Schlussmahnung. Ich werde dir einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf deinem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Achte auf ihn, hör auf seine Stimme. Widersetzt dich ihm nicht. Er würde es nicht ertragen, wenn er euch auflehnt. Denn in ihm ist mein Name gegenwärtig. Wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich den Feind deiner Feinde sein. Wenn mein Engel dir vorausgeht und ich dich in das Land der Mote, Hebita, Pensienta, Kananita, Hibita und Rebusta führt, und wenn ich will, werde ich sie für dich verschwinden lassen. Dann sollst du dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Du sollst keine Kultgegenstände herstellen wie sie, sondern sie zerstören und ihre Steinmale zerschlagen. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, dient, wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Ich werde Krankheiten von dir fernhalten. In deinem Land wird es keine Frau geben, die eine Fehlgeburt hat oder kinderlos bleibt. Ich lasse sich die volle Zahl deiner Lebenstage erreichen. Ich sende meine Schrecken vor dir her, ich verwirre jedes Volk, in dem du kommst. Und alle deine Feinde lasse ich die Flucht ergreifen. Ich lasse vor dir Panik ausbrechen, sie wird die Hebiter, Kananiter und Hethiter vor dir hertreiben. Vertreibe sie, aber nicht gleich im ersten Jahr, sondern veröde das Land und die Wildtiere können zu deinem Schaden überhand nehmen. Nur allmählich will ich sie dir zurückdrängen, sodass du zahlreich, so wie sie geworden sind, du wieder das Land in Besitz nehmen kannst. Ich setze deine Landesgrenzen fest, vom Schilfmeer bis zum Friseermeer, von der Wüste bis zum Strom. Und wenn ich die Einwohner des Landes in deine Hand gebe, wirst du sie vertreiben. Dann sollst du keinen Bund mit ihnen und ihren Göttern schließen. Sie sollen nicht in deinem Land bleiben, sonst könnten sie dich zur Sünde gegen mich verführen, sodass du ihre Götter verehrst. Denn dann würde ihr das zu einer Falle gereichen. Wenn ihr zur Falle gereichen.